WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Aus einer kindlich naiven Perspektive auf die Schrecken der Historie erzählt Agnieszka Lessmann eine Geschichte aus dem Polen des Jahres 1968 in ihrem Hörspiel Mörder. Es gab damals eine antisemitische Kampagne der Kommunistischen Partei und deshalb mussten etwa 20.000 polnische Juden ihre Heimat verlassen. Einige sind ins Land der Täter nach Deutschland geflüchtet. Und diese Reise in die Bundesrepublik der Willy-Brandt-Ära erzählt Lessmann aus der Perspektive eines sechsjährigen Mädchens. Und das alles basiert auf wahren Ereignissen. Die Papiere bitte. Wir müssen ihn finden. Wen? Na, den Mörder. Den Mörder. Kriminalpolizei. Nein. Nein. Auf keinen Fall. Ich bitte Sie. Bitte nicht. Es war ein Mord. Heute weiß ich das. Damals, als ich es miterlebte, konnte ich mir unter diesem Wort nichts vorstellen. Es gehörte zu unserem Spiel, nicht zur Wirklichkeit. Zur Wirklichkeit gehörte mein Mantel. Ein Mann hat ihn zerrissen. Mörder. Hörspiel von Agnieszka Lessmann. Wir standen an der Reling und sahen Onkel Benno mit dem Küstenstreifen verschwimmen. Erst verschwamm sein Lächeln. Ein trauriges Lächeln, dann sein schwarzes Haar, sein weißes Jackett. Zuletzt war da nur noch sein winkender Arm, hoch erhoben über der Gruppe von Menschen, die am Kai stand und unserem Schiff nachsah. Onkel Benno war etwas Besonderes. Er war der Einzige, der nach Haifa gekommen war, um uns zu verabschieden. Er war bei den Partisanen gewesen. Was sind Partisanen, Papa? Die Partisanen haben gekämpft, Aga. Sie haben sich in den Wäldern versteckt. Mein Vater nahm mich an der Hand, sah zu mir herunter. Seine Augen waren gerötet. Dann sah er wieder zur Küste, wo Bennos winkender Arm seinen immer noch antwortete. Meine Mutter trug eine Sonnenbrille und ein helles Seidentuch über ihrem braunen Haar. Sie sah aus, als wolle sie gleich in ein Cabrio steigen und losbrausen. Sie war jung, viel jünger als mein Vater. Als er aufhörte zu winken, hakte sie sich bei ihm ein und lehnte ihren Kopf an seine Schulter. Er war der Einzige, der noch da war, als ich nach Hause kam. Von Buchenwald. Ohne ihn. Er hat dir Geld gegeben? Ja. 100 Dollar. Ich gebe sie ihm zurück, sobald ich kann. Wir hätten bleiben sollen. Und was hätten wir machen sollen? Weißt du, wie viele polnischsprachige Journalisten da jetzt rumlaufen? So, jetzt ist Onkel Benno weg. Ich nahm meinen Teddy von der obersten Stange der Reling, von wo aus er hatte besser sehen können. Der Teddy war hellblau. Das weiß ich genau. Ich war klein damals, so klein, dass die Erinnerungen nicht sicher sind. Sie vermischen sich mit dem, was mir später erzählt wurde, mit den Spielen, die ich damals spielte und die für das kleine Mädchen, das ich war, so real waren wie die wirklichen Erlebnisse und die Träume. Aga! Aga, wo bist du, meine Kleine? Ich liege auf dem Boden und stecke Blaubeeren in den Mund. Sie sind groß und saftig. Die Sträucher, an denen sie wachsen, stehen dicht um mich herum. Darüber ragt der unendliche Wald. Ich sehe in den Himmel, der ein blauer Fleck zwischen den Bäumen ist. Aga, Agusha. Meine Kleine hat einen ganz blauen Mund. Meine Oma war oft mit mir im Wald. Sie sammelte Pilze, ich aß Beeren. Werden wir Oma besuchen? Ich kann es dir nicht versprechen. Aga. Aber vielleicht kann Oma uns besuchen. Nach Deutschland ist es viel näher von Polen aus als nach Israel. Ich erinnere mich nicht mehr an die Ausreise aus Polen. Aber ich erinnere mich an die Wüste in Israel. Sie begann gleich da, wo unsere Siedlung endete. Wir durften sie nicht betreten. Sie war geheimnisvoll und unnahbar. Wie die Beduinen, die eines Tages begannen, einen Spielplatz zu bauen, direkt unter meinem Fenster. Mein Freund Pavel und ich sind jeden Tag um sie herumgeschlichen. Ob sie wohl eine Schaukel bauen? Und eine Rutsche. Es muss eine Rutsche geben. Dann begannen meine Eltern zu packen. Wir hatten 7 Koffer aus Polen mitgebracht. Genauso viele nahmen wir auch mit nach Deutschland. Das sind Mörder. Ihr geht zu den Mördern. Du lügst. Meine Eltern würden das nie machen. Und wenn ich es dir sage? Du bist noch zu klein. Du weißt es nicht. Das Schiff fuhr von Haifa nach Genua. Obwohl wir kaum Geld hatten und dabei waren, von einem Kontinent auf den anderen umzuziehen, zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres, taten wir so, als seien wir im Urlaub. Mein Vater und ich taten so. Meiner Mutter war schlecht. Sie blieb fast die ganze Zeit in der Kabine. Bei unseren 7 Koffern. Komm, wir setzen uns ein bisschen an den Pool. Und was machen? Uns die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Ach, naja. Papa? Ja? Meinst du, der Spielplatz ist jetzt fertig? Vielleicht. Weißt du, wie man Papierschiffe faltet? Komm, ich zeig's dir. Wir können sie im Pool schwimmen lassen. Die Schiffchen fallen ins Wasser. Eines nach dem anderen. Kleine weiße Punkte auf dem blauen Meer. Sie treiben dem Horizont entgegen, der am anderen Rand des Schwimmbeckens liegt. Ich sitze an seinem Rand, die Füße im Wasser, während mein Vater die Schiffchen ins Becken setzt. Eine Weile treiben sie oben, dann kommt eine Welle. Ich bewege den Fuß und schwappt sie weg. Mein Vater hört gar nicht mehr auf, Schiffchen zu falten und ins Wasser zu werfen. Die Wellen werden höher, der Wind dreht. Ich bewege den anderen Fuß. Ein Sturm. Die Schiffe verschwinden. Alles verschwindet. Der Spielplatz, die Blaubeeren, die weiten polnischen Wälder und Onkel Benno. Nur das Schiff bleibt. Es gibt Mittagessen. Komm, ich trockne dir die Füße ab. Als wir in Genua anlegten, stiegen wir in einen Zug nach Deutschland. In Deutschland zogen wir in ein Haus der jüdischen Gemeinde. Da sind wir. 7 Koffer und mein Teddy. Alles da. Es gibt keinen Spielplatz. Es gibt einen Aufzug. Und Herrn Dr. Löwenthal, den Gemeindevorstand. Er öffnet die graue Eisentür. Wir zwängen uns hinein. 3 der 7 Koffer müssen wir im Erdgeschoss stehen lassen. Die Knöpfe im Aufzug sind weiß mit schwarzen Zahlen darauf. Herr Dr. Löwenthal drückt auf den Knopf mit der 2. Er sagt etwas, das ich nicht verstehe. Meine Mutter auch nicht. Er sagt, er wohnt auf derselben Etage wie wir. In unserer Wohnung stehen die Möbel schon drin. Endlich wieder ein Schrank. Sie gehören Frau Galinski, die nach Israel gezogen ist. Ich finde es praktisch, dass sie uns ihre Möbel dagelassen hat. Sogar den Fernseher. Mein Vater bedankt sich bei Herrn Dr. Löwenthal, dann holt er die restlichen Koffer. Meine Mutter setzt sich in die Küche an den kleinen Tisch, stützt den Kopf auf beide Hände und sieht vor sich hin. Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Als mein Vater die restlichen Koffer bringt, kommt Herr Dr. Löwenthal noch einmal aus seiner Wohnung und winkt mir. Geh mit ihm mit, Aga. Na los. Dieses Mal drückt Herr Dr. Löwenthal auf die 3. Er sieht zu mir herunter und lächelt. Die 3. Etage sieht genauso aus wie unsere. Es gibt 2 Wohnungstüren und eine 3. Tür aus Glas, die ins Treppenhaus führt. Herr Dr. Löwenthal öffnet sie und nimmt die Treppe nach oben. Ich folge ihm. Dann stehe ich vor Sarah. Hallo, möchtest du reinkommen? Sie sagt etwas, das ich nicht verstehe. Da lacht sie breit wie ein Clown und zeigt hinter sich. Sie hat pummelige Arme und dunkle Haut. Ich mag sie gleich. Ihre Wohnung ist der Dachboden. Es ist ein einziger großer Raum mit vielen Fenstern, die in den Himmel zeigen. Der Boden ist aus Brettern. Ich verstehe, dass ich die Schuhe ausziehen soll. Auf Zehenspitzen zeigt mir Sarah ihren Dachboden. Die Wörter sind nicht dauerhaft mit den Gegenständen verbunden. Noch nicht einmal die Namen sind mit den Personen verbunden. In Polen hieß ich Agnieszka, in Israel Ilana. In dieser Zwischenzeit, in der wir uns jetzt befinden, heiße ich Aga. Kommst du zum Spielen, Aga? Spielen! Es dauert ein paar Tage, dann verstehe ich, was Sarah sagt. Meine Mutter braucht sehr viel länger. Sie sitzt abends vor dem Fernseher von Frau Galinski und hört Karl-Heinz Köpke zu. Tagesschau, Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wurde heute von Bundeskanzler. Mein Vater fährt weg. Er besucht Goethe. Das ist ein sehr kluger Mann, der Bücher geschrieben hat. Wie du? Ja, ich lerne Deutsch da, das ist wichtig. Deshalb muss ich die ganze Woche dort sein. Aber Freitagabend komme ich nach Hause. Versprochen. Bleib lieber hier, Papa. Soll dieser Goethe doch alleine klug seine Bücher schreiben? Ja, weißt du, das geht nicht. Leider. Ich kann sowieso Deutsch. Es ist leicht. Man muss nur die polnischen und die hebräischen Wörter von den Dingen und den Leuten abmachen und deutsche Wörter dran kleben. Sarah ist nicht Maja Koleżanka und auch nicht Hacha Veraszeli, sondern meine Freundin. Die Sonne ist nicht Sonce und nicht Chemisch, sondern Sonne. Es ist aber dieselbe Sonne wie in Israel und in Polen. Die Sonne hat mit den Wörtern nichts zu tun. Fast nichts. Komm, Sarah, wir suchen die Mörder. Die Mörder? Wir fahren in den Keller. Ich will nicht in den Keller. Sarah umfasst sich mit ihren nackten Armen und tut so, als ob sie zittert. Als der Aufzug im Keller hält, sehen wir uns an. Wir rühren uns nicht. Dann drücke ich schnell auf E. Von unserem Hausflur aus führt eine Tür auf einen schmalen Fußweg, der unser Haus von dem Gelände der Amerikaner trennt. Sie haben einen Zaun und wir haben eine niedrige Hecke, die genau gegenüber von unserer Haustür von einem niedrigen Backsteinbau unterbrochen wird. Darin stehen große Container, die man herausziehen kann, um Mülltüten hineinzuschmeißen. Ich finde es lustig, dass der Müll ein eigenes Haus hat. Wollen wir was wegschmeißen? Was denn? Nein, lass uns mal gucken, was die Amerikaner machen. Die Amerikaner haben einen Tennisplatz. Sarah und ich stellen uns an den hohen Maschendraht, der ihn umgibt, und sehen zu, wie sie spielen. Ich fasse mit den Fingern durch die Maschen und ziehe daran. Hi! Du machst den Zaun kaputt. Hey, look, two cute girls are watching us. How are you? Er hat gesagt, dass ich ruhig an den Maschen ziehen darf. You guys like some chewing gum? Siehst du, jetzt steckt er den Kaugummi selbst durch die Maschen. Da kommt der Jäger. Piff, baff. Nicht, er schimpft immer. Der Jäger wohnt direkt unter Sarahs Familie. Wegen ihm muss man bei Sarah immer so leise sein. Wir nennen ihn Jäger, weil er einen kleinen grünen Hut trägt, wenn er spazieren geht. Unter dem Hut hat er dunkles Haar mit einem schnurgeraden Seitenscheitel und im Gesicht hat er einen kleinen Schnurrbart. Er geht an uns vorbei, ohne uns anzusehen. Aber er bekommt Schluck auf. Papa, warum ist der Jäger so komisch? Wen meinst du? Na, den Mann im dritten Stock. Wie nennt ihr ihn? Jäger? Aber ihr ärgert ihn doch nicht. Der Mann hat Schlimmes durchgemacht und er ist ganz allein. Natürlich ärgern wir den Jäger nicht. Er ärgert Sarah. Er schimpft, obwohl sie gar nichts gemacht hat. Manchmal, wenn ich im dritten Stock aus dem Aufzug steige, bin ich jemand, der beim Jäger klingelt und sich dann ganz schnell im Treppenhaus versteckt. Ich will sehen, wie er aussieht, wenn er aus seiner Wohnung kommt. Er steht vor seiner Tür und starrt den Aufzug an. Er starrt ihn an, als wäre es gar kein Aufzug, sondern etwas anderes. Etwas ganz Schlimmes. Dann guckt er ins Treppenhaus und ich muss den Kopf einziehen, damit er mich nicht bemerkt. Während er so ins Treppenhaus starrt, fängt er an zu flüstern. Es ist gruselig, dieses Flüstern. Man versteht kein Wort. Es klingt wie ein Zauberspruch. Er wiederholt ihn immer wieder. Die Synagoge ist gleich neben unserem Haus. Alle Hausbewohner gehen manchmal dorthin. Nur meine Mutter und Frau Löwenthal nicht. Es gibt ein Rednerpult und einen Mann, der etwas vorliest. Sarah und ich rennen um ihn herum. Wir laufen immer hin und her. Und wenn ich stehen bleibe, um nachzusehen, wie die Leute gucken, lächeln und nicken die alten Männer, die ganz vorne sitzen. Papa, wie war das, als du klein warst? Ach, weißt du, ich erinnere mich nicht. Der Jäger! Komm, wir gehen ihm nach. Ich will wissen, wo er hingeht. Er geht nur spazieren. Der Jäger macht große, schnelle Schritte. Er starkst an uns vorbei, dreht sich nach rechts und marschiert die Straße hinunter. Er ist weg. Rechts von der Straße, in die der Jäger eingebogen ist, steht eine sehr hohe Mauer. Sie ist anders als die ordentlichen Mauern in unserer Straße. Zwischen den grauen, großen Steinen sitzt Moos und an ihrem unteren Rand sprießen Gräser. Ich gehe ein bisschen an ihr entlang. Da entdecke ich das Tor. Hier, Sarah, hier geht es rein. Wir stehen unter hohen Bäumen. Sie knarzen im Wind. Ihre Wipfel sehen freundlich auf uns hinunter. Die Welt ist freundlich zu uns. Wir sind Entdecker. Den Weg da lang. Alles zugewachsen. Ein Garten. Das war vielleicht mal einer. Frühere Menschen haben hier gewohnt. Du hast einen Käfer. Ja. Es sieht unheimlich aus. Vielleicht wohnen da jetzt die Mörder. Gehen wir zurück. Nein, wir suchen die Mörder doch. Aber erst brauchen wir ein Versteck im Wald, wie die Partisanen. Wir gehen jeden Tag in den verwilderten Garten. In dem Gebäude müssen Hunde wohnen. Wir hören sie bellen und jaulen. Zwischen den verwachsenen Beeten spielen wir Partisanen. Wir laufen hin und her und kämpfen mit unsichtbaren Feinden. Wer seid ihr denn? Der Mann hat lange, wirre Haare und eine kleine, runde Brille. Sein Gesicht ist voller Narben, hässliche kleine Einschnitte, die sich zusammenziehen, wenn er spricht. Ich bin Paul. Er hält uns die Hand hin, aber ich kann ihm meine Hand nicht geben. Sarah hält sie umklammert. Ich kann auch nichts sagen, mein Mund geht nicht auf. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr könnt hier ruhig spielen. Es ist sowieso nie jemand im Garten. Ich wollte nur mal sehen, ob man ihn irgendwie bepflanzen kann. Komm schnell ins Versteck. Ein was? Ein Mörder. Das muss einer sein. Wie eklig der aussah. Der war doch total nett. Das ist es ja gerade. Fühl mal, wie mein Herz klopft. Und meins erst. Als wir nach Hause gehen, sehen wir den Jäger die Straße entlang kommen. Er trägt ein Paket unter dem Arm und pfeift vor sich hin. Er pfeift nicht richtig, er spitzt nur die Lippen, ohne dass man etwas hört. So fröhlich habe ich ihn noch nie gesehen. Ich glaube, er hat Geburtstag. Warte, ich will ihn nicht treffen. Er schimpft immer. Der Jäger schimpft nicht so, wie andere Leute schimpfen. Er flüstert dabei. So. Sei leise. Du darfst nicht so laut sein, kleines Mädchen. Verstehst du das denn nicht? alles hören. Ihr müsst ganz leise sein da oben. Verstehst du das nicht? Mit dem Haus, in dem ich wohnte, hatte es etwas Merkwürdiges auf sich. Da war zum Beispiel die Sache mit dem Auto von David Löwenthal. Er fuhr ein rotes Mercedes-Sportcoupé, das er vor unserem Haus parkte, wenn er seine Eltern am Wochenende besuchte. An einem Samstagmorgen trat mein Vater auf den Balkon. Kommt mal her! Seht euch das an. Was sollen wir ansehen? Die Räder. Das Auto steht in der Sonne, der rote Lack glänzt. Es sieht eigentlich aus wie immer. Nur, dass es nicht auf seinen Rädern steht, sondern auf Backsteinen. Das sieht komisch aus. Und auch ein bisschen gruselig. Wie ein Rennpferd ohne Beine. Ich muss Dr. Löwenthal Bescheid sagen. Nach und nach kommen die Hausbewohner auf die Straße. Auch der Jäger. Er geht um das Auto herum, schüttelt den Kopf, bleibt schließlich vor Herrn Dr. Löwenthal stehen und redet leise auf ihn ein. Er macht so. Herr Dr. Löwenthal, psch, psch, psch. Aufmerksam geworden. Psch, psch, psch. Wir dürfen nicht wehrlos dastehen, verstehen Sie? Verstehen Sie, Herr Dr. Löwenthal? Plötzlich tut er mir leid. Er sieht aus wie einer, der sehr viel Angst hat. Herr Dr. Löwenthal legt ihm eine Hand auf die Schulter. Ein Polizeiauto kommt. Kommt, lasst uns wieder ins Haus gehen. Der Aufzug fährt durch das ganze Haus. Im Keller hockt der Mörder, im Erdgeschoss geht es nach draußen. Dort auf der Straße vor unserem Haus steht jetzt immer ein Polizeiauto. Im ersten Stock sind die Gemeinderäume, im zweiten wohnen Löwenthals und wir. Im dritten Stock kommt der Jäger aus seiner Wohnung und starrt den Aufzug an. Zum Dachboden hinauf muss man die Treppe nehmen. Dort sitzt Sarahs Mutter und näht. Was näht denn deine Mutter da? Ich weiß nicht. Einen Mantel? Da sitzt sie in dem weiten Raum. Alle Fenster stehen offen. Um sie herum flattern Stoffbahnen. Sie hat sie gewaschen und zum Trocknen aufgehängt. Sie sitzt über ihre Nähmaschine gebeugt und zieht ein Stück Stoff nach dem anderen unter der ratternden Nadel hindurch. Meine Großtante in Tel Aviv hat aus meinem Mantel einen Teddy genäht. Ich habe ihr zugesehen. Der Mantel war kuschelig und warm. Meine Tante hat eine große Schere genommen und hineingeschnitten. Das hat nicht mehr wehgetan, er war schon kaputt. Der Teddy muss wissen, was passiert ist. Ich drücke ihn fest an mich. Sarahs Mutter hält eine Hose hoch und sieht uns an. Im Mund hat sie ganz viele Stecknadeln. Komm, wir gehen gucken, ob die Amerikaner auf dem Tennisplatz sind. Vielleicht haben sie Kaugummi. Sie strengen sich nicht besonders an, die Amerikaner. Sie plaudern die ganze Zeit, sehen zu uns herüber. Ja, aber was machen wir jetzt? Hinsetzen! Ich will wieder in den Garten. Es ist langweilig bei den Amerikanern. Unser Haus sieht von hier aus ganz anders aus. Mit dem Zaun dazwischen und dem Müllhaus davor. Sarah, siehst du das? Da hockt jemand. Komm, wir sehen nach. Warum hockt sich einer hinter die Mülltonnen? Bist du sicher, dass da jemand war? Jetzt ist er jedenfalls weg. Nach der Sache mit dem Sportcoupé von Dr. Löwenthals Sohn ging der Jäger eine Zeit lang nicht mehr spazieren. Ich glaube nicht, dass es den anderen Erwachsenen auffiel. Vielleicht hätte sonst jemand reagiert, bei ihm geklingelt, gefragt, ob er vielleicht krank sei, ob er etwas brauche. Ein Blick in seinen Flur hätte genügt. Sarah und mir fiel es auf. Manchmal begegneten wir ihm, wenn wir im dritten Stock aus dem Aufzug stiegen, um die Treppe zu Sarahs Wohnung hinaufzugehen. Er öffnete die Tür, starrte den Aufzug an, dann sah er uns und schloss sie wieder. Hast du seine Augen gesehen? Ich habe Angst vor dem. Als ob er etwas Schlimmes sieht. Was hatte er da in der Hand? Es gab etwas Unheimliches in unserem Haus. Etwas, das wir Kinder nicht verstanden, aber wir spürten es. Dann kam meine Oma zu Besuch. Und mit ihr kam der Kommissar. Meine Oma habe ich am Bahnhof in Warschau zum letzten Mal gesehen, das sagt meine Mutter. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass wir 7 Koffer dabei hatten. Hast du mein Seidentuch gesehen? Das helle von Chanel. Sie hatte Kleider aus Paris und aus London, wo sie ein Jahr zuvor mit meinem Vater gewesen war, nur ein Jahr zuvor. Die Erlaubnis zur Reise nach Frankreich und England war etwas Besonderes. Man hat sie ihnen nur gegeben, weil ich bei meiner Oma in Polen zurückblieb. Sie brachten mir Geschenke mit. Einen Minirock aus Karostoff und einen hellblauen Teddyfellmantel. Mama, der Mantel muss auch mit in den Koffer. Nein, nein, nein, Aga, den ziehst du an. Der ist schön warm. 2 Jahre später stieg meine Oma aus dem Zug. Ich hielt meinen hellblauen Teddy im Arm. Aga, Agusha, wie groß bist du schon? Meine Oma geht nicht in die Synagoge, sie geht in die Kirche. Aber nur an Weihnachten. Herr Dr. Löwenthal ist sehr höflich zu ihr. Jeder ist sehr höflich zu meiner Oma. Sie ist etwas Besonderes, so wie Onkel Benno. Sie hat Menschen gerettet. Das erzählt mein Vater Herrn Dr. Löwenthal, als wir an dem See sitzen und Kuchen essen. Meine Oma mag nicht, dass er davon erzählt. Sie spricht Deutsch mit Herrn Dr. Löwenthal. Ich spreche nicht so sehr gut, aber ich beginne mich zu erinnern. Abends hören wir Karl-Heinz Köpke zu. Meine Mutter, meine Oma und ich. Mein Vater wird bald nach Hause kommen, dann wollen meine Eltern ausgehen. Meine Oma hat Brote gemacht, Kanapki, sagt sie dazu. Sie hat extra viel mit Rindertatar und Zwiebeln gemacht, weil meine Mutter die so gerne mag. Das meiste, was dieser Köpke sagt, verstehe ich nicht. Aber dann sieht man plötzlich ein Haus in Israel. Es ist eine Schule. Ein Mann steht davor und redet aufgeregt in sein Mikrofon. Chamstwo, was sind das für Menschen, die Kinder ermorden? Man sollte sie... Mama, das Kind. 9 Kinder und 3 Erwachsene sind bei dem Anschlag ums Leben gekommen. Waren das die Mörder? Du brauchst keine Angst zu haben, das ist weit weg. Komm, ab ins Bett jetzt. Es war Pavel, der gesagt hat, dass wir zu den Mördern gehen. Was Pavel jetzt wohl sagt? Ich liege in meinem Bett und sehe aus dem Fenster, hinter dem es schon fast ganz dunkel ist. Der Mann im Klostergarten heißt genauso wie Pavel, nur auf Deutsch. Dieser Paul ist kein Mörder. Ein Mörder ist etwas sehr, sehr Schlimmes. Das hat meine Oma gesagt. Schläfst du schon? Papa. Mama und ich gehen jetzt. Oma passt auf dich auf, ja? Sei schön brav. In Polen sind meine Eltern jedes Wochenende ausgegangen. Vorher haben sie mich zu meiner Oma gebracht. Bei meiner Oma durfte ich aufbleiben, solange ich wollte, und mit ihr Fernsehen gucken. Das darf ich jetzt auch. Lisa! Lisa! Eine Frau liegt in ihrem Wohnzimmer auf dem Boden und schläft. Sie wacht auch nicht auf, als ein Mann sie schüttelt. Am Hals hat sie einen großen schwarzen Fleck. Sie kann nicht mehr aufwachen. Sie ist nämlich tot. Willst du immer noch nicht schlafen gehen? Du solltest längst im Bett sein. Nein, ich will sehen, was mit der Frau passiert. Viele Männer kommen. 3 Junge und ein Alter. Dann kommt noch eine Frau. So ein junges Mädchen, Chef. Ja, 22. Alle jungen Männer haben Koteletten. Sie reden über die tote Frau. Sie sagen nicht Frau, sondern Mädchen. Aber sie sieht aus, als ob dabei sie ist sie längst erwachsen. Ja, der Mörder hat sie so hingelegt. So, nimm mal jetzt die Personalien auf. Das sagt der alte Mann. Er ist der Kommissar. Ich verstehe sofort, dass er den Mörder sucht. Genau wie ich. Der Kommissar ist mein Freund. Ja, das haben Sie alles gesagt und Sie wiederholen es auch immer wieder. Aber Sie sagen nicht alles. Ich habe alles gesagt. Nein, das haben Sie nicht. Der Kommissar ist sehr klug. Er sieht die Leute ganz genau an. Manchmal sagt der Kommissar gar nichts. Er wartet, was die Leute sagen, damit sie sich verraten. Am Ende findet er den Mörder. Er findet den Mörder und dann wird er bestraft. Immer? Er macht das ganz schön schlau. Ich hätte Angst, den Kommissar anzulügen. Er würde es sofort merken. Agathe, du musst jetzt wirklich schlafen gehen. Mama und Papa kommen gleich. Der Freund von meinem Vater ist Willy Brandt. Guten Abend, meine Damen. Er will ihn immer sehen, wenn er im Fernsehen kommt. Am Denkmal der Helden, warum kniet er da? Psst. Was? Warum kniet er da? Sei mal eben leise. Als der Bundeskanzler Psst. Bundeskanzler. Was sagst du? Warum kniet er da? Die Warschauer Bürger schwiegen, als Brandt kniend auf den Stufen des Denkmals verharrte. Bevor er den weißen Jungenkranz zu Ehren der Jemand ist tot, so viel verstehe ich. Ich habe das schon gesehen. Der Kommissar findet andauernd Tote. Sie können sich nicht denken, wer Richard Ebinger niedergeschossen hat? Nein, überhaupt nicht. Hat er irgendwelche Feindschaften? Feindschaften? Ja, war er in irgendwelche Dinge verwickelt? In Dinge verwickelt man sich leicht. Sie wissen nichts davon. Sie sind ja überall um einen herum, die Dinge. Mein Teddy zum Beispiel, der war mal ein Mantel. Ich trug ihn an dem Tag, als wir vom Bahnhof in Warschau aus Polen wegfuhren. Vielleicht waren wir wirklich verwickelt. Wir alle. Was sagen denn die Zeugen? Der Kommissar fand die Mörder. Immer. Walter, ich brauche so schnell wie möglich den Obduktionsbefund. Der Freund von meinem Vater war Willy Brandt. Ja, die Angehörigen, ich weiß. Ja, nimm dir einen Streifenwagen. Komm, Harry, wir fangen an. Erik Ode und Willy Brandt verschmolzen in meiner Vorstellung zu einer Person. Erst sehr viel später brachte ich sie wieder auseinander. Später, als ich all die Dinge erfuhr, die ein kleines Mädchen nicht weiß, die man ihr nicht gesagt hat. Niemand hat mir gesagt, warum wir aus Polen ausreisen mussten. Niemand hat mir gesagt, warum wir nach Deutschland gingen. Wie das alles zusammenpasste, dieses Hin- und Herreisen, dieses Verlassen und Ankommen, die Sprachen und Namen, die wir anzogen und ablegten. Vielleicht hätte der Kommissar es gewusst. Er sah die Leute genau an. Er hörte ihnen zu und fand heraus, was sie verschwiegen. Ich durfte den Kommissar nicht gucken, wenn meine Eltern da waren. Nur wenn sie ausgingen. Nur solange meine Oma da war. Dann fuhr sie. Der Kommissar kommt mit zum Bahnhof. Er kommt jetzt überall hin mit. Da steht er, etwas abseits, mit einer Zigarette in der Hand. Und sieht zu, wie wir auf den Zug warten. Sie waren also mit auf dem Bahnhof? Auf dem Danziger Bahnhof in Warschau. Wir müssen da um unsere 7 Koffer herumgestanden haben, so wie wir jetzt um den Koffer meiner Oma herumstehen, wie Leute, die hier eigentlich gar nicht hingehören. Du zitterst ja, Agnieszka. Komm, lass mich deinen Mantel mal richtig zumachen. Meine Mutter trägt ihr seidenes Tuch um den Kopf, damit der Wind ihre Haare nicht zerzaust. Er tut es aber trotzdem. Er bringt alles durcheinander, weht ihr immer wieder das Tuch vom Kopf, sodass es an ihrer Schulter flattert wie ein langer, lahmer Flügel. Sie schlägt es wütend an seinen Platz zurück, legt das lose Ende um ihren Hals, öffnet ihre Handtasche und holt die Sonnenbrille heraus. Hat Verspätung. Die Sonne scheint gar nicht. Der Zug. Und der Zug kommt auch nicht. Er soll gar nicht kommen. Nein, soll er nicht. Der Zug wird nicht kommen und meine Oma wird nicht am Fenster stehen und zusehen, wie wir immer kleiner werden. So wie sie immer kleiner geworden ist, damals, als wir von Warschau abfuhren, an diesem Tag im November 1968, an den ich keine bewusste Erinnerung mehr habe. Doch ich bin ein kleines Mädchen auf einem Bahnhof, seit diesem Tag. Ich stehe am Gleis und warte darauf, dass der Zug nicht kommt. Meine andere Oma, die Mutter meines Vaters, ist in einem Zug gestorben. Mein Vater hat mir das nie erzählt. Er hat fast alles nicht erzählt. Nicht wie er als 15-jähriger Junge sein Haus verlassen musste, wie er sich mit seinen Eltern und seinem Bruder versteckt hat, wie man sie verraten und auf diesen Bahnhof gezerrt hat, wie man ihn und seinen Bruder nach Buchenwald verschleppt hat. Nicht wie er nach Lodz zurückgekehrt ist und ein neues Leben aufgebaut hat. Als wir im November 1968 von Warschau abfuhren, hat er seine Heimat zum zweiten Mal verloren. Dieses Mal endgültig. Ich stehe am Gleis und winke meiner Oma nach. Ich weine nicht. Meine Mutter weint. Mein Vater hält sie im Arm und sieht doch aus, als sollte lieber ihn jemand festhalten. Ich gehe zu ihm und nehme seine Hand. In der anderen halte ich meinen blauen Teddy. Der Kommissar blinzelt mir zu. Und am Ende werden wir ihn haben, den Mörder. Du musst so gucken. So ganz freundlich, aber ganz genau. Jetzt siehst du aus wie ein Glüpfisch. So sieht der Kommissar aber nicht aus. Na, dann musst du eben der Kommissar sein. Harry, wir müssen uns das Gebäude mal ansehen. Wer ist Harry? Der eine Helfer vom Kommissar. Du musst sagen, ist in Ordnung, Chef. Ist in Ordnung, Chef. Komm. Du willst doch nicht in echt da hineingehen. Du musst sie sagen. Natürlich will ich da reingehen, Harry. Wie sollen wir sonst den Mörder finden? Ich greife nach dem dicken Türknauf und drücke ihn herunter. Die Tür öffnet sich mit einem langen Seufzer und gibt den Blick auf einen hohen Flur frei. Überall laufen Hunde herum. Große, kleine, weiße, braune, gescheckte. Einige kommen auf uns zu und beschnuppern uns. Und auch Paul ist da. Na, kommt ihr uns doch mal besuchen? Sind die niedlich? Sind das alles deine? Bloß nicht. Die zwei da sind meine. Das ist Trotzki und das ist Karl. Karl hat ein schlappes Ohr. Ja, und Trotzki humpelt. Ich habe sie aus dem Tierheim befreit. Und die ganzen anderen Hunde, wem gehören die? Hier wohnen lauter Leute, die mal Tierärzte werden wollen. Die mögen Hunde eben gern. Willst du auch Tierarzt werden? Mhm. Und du? Was willst du werden? Kommissar oder Partisan? Partisan? Hoho, das würde ich mir glatt überlegen. Woher kennt ihr Partisanen? Mein Onkel war einer. Na sowas. Da habe ich ja mal die richtigen Leute kennengelernt. Er gibt mir die Hand, als wollte er mir gratulieren. Aber ich habe gar nicht Geburtstag. Mögt ihr einen Kakao? Kakao klingt gut. Meistens gibt es Kekse oder Schokolade dazu. Sarah nimmt meine Hand und wir trotten brav hinter dem Mörder her, der natürlich gar kein Mörder ist. Es ist Paul. Bist du sicher, dass er nicht der Mörder ist? Nein, Harry. Er ist ein Zeuge. Er hat ein Alibi. Was ist ein Alibi? Wenn einer nicht da war, als es passiert ist. Was ist denn überhaupt passiert? Das weiß ich ja selbst nicht. Papa besucht Goethe nicht mehr. Er ist jetzt immer zu Hause und lernt Straßen. Auf dem Esstisch hat er einen Stadtplan ausgebreitet. Darüber hockt er den ganzen Vormittag. Er muss eine Prüfung machen, weil er Taxifahrer werden will. Das ist der beste Job, um besser Deutsch zu lernen, Aga. Man muss mit den Leuten reden, während man sie herumfährt. Ich will Sarah besuchen. Als ich mich gegen die schwere Eisentür lehne, geht sie plötzlich von alleine auf. Sarahs Vater steht davor. Sein Gesicht ist ganz rot. Er schnauft schwer. Ich drücke mich lieber schnell an ihm vorbei. Gegenüber steht der Jäger in der offenen Tür seiner Wohnung. Sein Gesicht ist ganz blass. Sein Mund sieht komisch aus. Er ist auseinandergezerrt, sodass man die unteren Zähne sieht. Sie sind krumm und gelb. Er hat die Augen weit aufgerissen und starrt die Aufzugtür an. Dann rutscht in seinem Gesicht wieder alles an seinen Platz und er beginnt zu flüstern. Ich werde das nicht zulassen. Das darf er nicht. Darf er das? Ich brauche nicht zu antworten. Er sagt es ja gar nicht zu mir. Er sagt es immer wieder, während er sich umdreht und in seine Wohnung geht. Mein Herz klopft. Ich gehe schnell ins Treppenhaus. Sarah kommt mir schon entgegen. Wir sollen lieber draußen spielen. Was ist passiert? Mein Vater hat dem Jäger gesagt, dass er nicht mehr mit mir schimpfen darf. Er holt uns die Polizei. Die Polizei? Ja, man darf Kindern keine Angst machen. Nein, darf man nicht. Guten Abend, Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja, wir hätten ein paar Fragen an Sie. Komm, wir brauchen einen Toten. Was machst du da? Ich ziehe mich aus. Ich bin die Tote. Ich ziehe mein Kleid über den Kopf, streife die Unterhose herunter, die Socken und Sandalen ab. Zwischen Pauls Beeten sind zwei tiefe Löcher ausgebuddelt. Die sind gerade richtig. Ich hocke mich in eines davon und schaufele Erde über mich. Die Erde ist warm und flockig. Sie fühlt sich gut an auf der Haut. Wie eine Decke. Ich versuche auch beide Arme einzubuddeln, aber es geht nicht. Einer muss draußen bleiben und die Erde schaufeln. Ich lege ihn flach neben mich und lehne den Kopf zurück. Die Erde ist ein weiches Kissen. Harry, da liegt ein totes Kind. Hol schnell die Kollegen von der Spurensicherung. Du musst was sagen, Harry. Warum liegen Sie in der Erde, Chef? Ich liege doch nicht in der Erde. Ich stehe neben dir. Bist du ein bisschen Meschugge, Harry? Bin ich nicht. Aber du? Bist du jetzt die Tote oder der Kommissar? Beides. Das geht nicht. Warum denn nicht? Na, du kannst nicht beides auf einmal sein. Dann musst du die Tote sein. Da ist noch ein Loch. Mein Kleid wird schmutzig. Dann zieh's aus. Hast du dir die Tote richtig angesehen? Klar. Und, was ist dir aufgefallen? So ein junges Mädchen, Chef. Wer redet denn jetzt schon wieder? Du bist gar nicht richtig zugegraben. Ich will keine Tote sein. Und du kannst nicht eingebuddelt da liegen und so viele Leute auf einmal sein. Doch. Was macht ihr denn da? Wisst ihr, wie viel Arbeit das war, die Pflanzlöcher vorzubereiten? Ihr habt alles kaputt gemacht. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben nichts kaputt gemacht. Wir haben die Löcher nur ein bisschen zugeschüttet. Aber Paul ist so wütend, dass ich lieber nichts sage. Jetzt kann ich alles von neuem machen. Wir ziehen uns schnell die Kleider an. Wenn er wütend ist, sehen seine Narben wieder ganz hässlich aus. Wir schlüpfen in unsere Sandalen und wollen weglaufen. Wartet, ihr habt's ja nicht böse gemeint. Tut mir leid, dass ich gleich losgeschimpft habe, wie so ein blöder Spießer. Wenn ihr mir helft, die Bäume einzupflanzen, ist alles wieder gut. Sie juckt mich überall. Ich auch, aber wir müssen ihm helfen. Erst ist es ganz schön anstrengend. Paul gibt uns eine Schippe und wir müssen die Löcher wieder so ausbuddeln, wie sie vorher waren. Als wir endlich fertig sind, bin ich überall voller Schweiß und Erde. Meine Haut juckt und mein Hals ist ganz trocken. Aber Paul ist zufrieden. Er setzt zwei kleine Bäume in die beiden Löcher und schüttet alles wieder zu. Am Ende dürfen wir die Erde festtreten und die Bäume gießen. Gießen ist schön. So, Baum, da hast du zu trinken. Ich bin auch ein Baum. Und du auch? Nein, bin ich nicht. Hör auf! Was hast du denn gemacht? Bäume gepflanzt. Und wo? In dem Garten von dem Schloss. Da wohnen lauter Leute mit Hunden. Und Paul. Er ist gar kein Mörder. Das alte Kloster um die Ecke, da habt ihr gespielt. Und wer ist Paul? Sarahs Vater war da. Und dann erklärt mein Vater mir, dass es nichts Schlimmes ist, nackt zu sein, dass es aber Männer gibt, die Böses dabei denken. Wegen denen darf man sich nicht irgendwo in einem fremden Garten einfach ausziehen. Verstehst du? Nein. Du musst trotzdem auf mich hören, ja? Gut. Und leider muss ich dir noch etwas sagen, das du nicht verstehen wirst. Sarahs Vater hat Sarah verboten, mit dir zu spielen. Sarah kommt nicht mehr auf die Straße. Sie und ihr Bruder spielen jetzt immer in ihrer Wohnung, auf dem Dachboden. Ich stehe auf unserem Balkon herum und gucke auf die Straße. Mein Vater kommt auch heraus. Na, meine Kleine, bald kommst du in die Schule. Da wirst du viele neue Kinder kennenlernen. Kann ich morgen schon dahin gehen? Morgen noch nicht, aber bald. Hör zu, Aga, dein Name auf Deutsch ist Agnes. So werde ich dich in der Schule anmelden. Als ich den deutschen Namen bekam, fühlte er sich neu an und so, als sei jetzt alles ganz anders. Agnes. Agnes. Agnes. Es stimmt nicht, dass die Dinge und die Menschen dieselben bleiben, wenn man sie in einer anderen Sprache benennt. In Wirklichkeit sind es ganz andere Dinge und ganz andere Menschen. Jagodei zum Beispiel schmecken völlig anders als Blaubeeren. Blaubeeren können mal besser, mal schlechter schmecken. Sie können groß oder klein sein, prall oder verschrumpelt. Jagodei sind groß und saftig. Sie füllen den ganzen Mund mit Süße, den Hals, den Bauch. Über ihnen ragt der unendliche Wald und es riecht nach der Creme meiner Oma. Dann sind wir nach Deutschland gegangen. Die Jagodei sind nicht mitgekommen. Sie sind für immer in diesem polnischen Wald geblieben. Hörst du, Daddy? Sie keinen Fall. Ich bitte Sie. Bitte nicht. Die Stimme kommt nicht aus dem Wohnzimmer. Nein. Sie kommt von meinem Fenster. Nein. Ich sitze aufrecht im Bett und denke, bitte nicht, dass die Stimme aus dem Wohnzimmer kommen müsste. Ich halte meinen hellblauen Teddy ganz fest im Arm. Ich kann mich nicht bewegen. Es ist dunkel im Zimmer. Nur das Viereck des Fensters zeichnet sich ab. Dahinter ist etwas geschehen. Etwas, das nicht dahin passt. Es passt ins Wohnzimmer, in den Fernseher dort. Aber nicht hinter mein Fenster. 30 Jahren habe ich nicht Aga. Nachrichten zu überbringen. Er nimmt mich auf den Arm und trägt mich ins Wohnzimmer. Bleib hier sitzen bei Mama, ich bin gleich wieder da. Was ist denn los? Ich gehe rüber zu Löwenthal, wir müssen die Polizei anrufen. Nein, er wurde... Bleibt sitzen, geht auf keinen Fall ans Fenster. Er wurde erschossen. Erschossen, sagen Sie? Von wem denn erschossen? Wir wissen noch nicht von wem. Mach das aus. Beantworten Sie jetzt. Du bist ja ganz bleich. Sachas Vater ist erschossen worden. Was? Er hat den Müll runtergebracht. Der Mann im dritten Stock, ich weiß nicht mal, wie er heißt. Er hat hinter den Mülltonnen gelauert mit einem Gewehr. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Er flüstert wirres Zeug, er ist völlig außer sich. Sie haben ihn in die Psychiatrie gebracht. Alle im Haus hatten ihre Geschichten. Geschichten, die nie zu Ende erzählt wurden und nach denen man sich gegenseitig nicht fragte. Der Jäger lebte ganz allein. Er bekam nie Besuch. Und der Einzige, mit dem er manchmal sprach, war Dr. Löwenthal. Am nächsten Morgen hat Dr. Löwenthal die Tür des Jägers aufgeschlossen. Er hat meinen Vater gebeten, dabei zu sein. Ich habe mich zwischen ihren Beinen mit hineingeschmuggelt. Sie waren so beklommen, dass sie nicht auf mich geachtet haben. Dr. Löwenthal stieß die Tür auf und wir sahen in eine Diele, die genauso aussah wie die von Dr. Löwenthal und seiner Frau. Gegenüber der Wohnungstür machte die Diele einen Knick. Bei Löwenthals stand dort an der Wand eine Garderobe. Die Wand des Jägers hing voller Waffen, Gewehre, Pistolen, alle Arten davon. Er muss sie über Jahre gesammelt haben. Was es nicht alles so hinter Türen gibt. Tja, wenn man dahinter schaut. Am nächsten Tag besuche ich Sarah. Das Verbot ist nicht mehr da. Sarahs Mutter näht. Sie sieht nicht auf, als ich an ihr vorbeigehe. Wir hocken auf Sarahs Bett und wissen nichts zu sagen. Dann holt Sarah Karten und wir spielen Mau Mau. Es macht keinen Spaß. Wenn Sarahs Vater nicht tot wäre, dürfte ich hier nicht sitzen. Trotzdem ist es schön, wieder bei Sarah zu sein. Das verwirrt mich. Denn es ist doch böse, sich über den Tod von jemand zu freuen. Nein. Es ist ein bisschen... Bitte nicht! Als wäre auch ich schuld daran. Was näht deine Mutter andauernd? Weiß ich doch nicht. Meine Großtante hat meinen Mantel zerschnitten. Er war zerrissen. Agnieszka trägt einen blauen Teddyfellmantel und steigt in einen Zug. Der Zug fährt ab. Die Mutter weint. Der Vater sieht aus dem Fenster in eine ungewisse Landschaft. An der polnisch-tschechischen Grenze steigen uniformierte Männer in den Zug. Die Papiere bitte. Alle Leute in dem Zug haben das gleiche Papier in der Hand. Alle sind Juden. Personen jüdischer Herkunft, so sagten sie. Alle Leute im Zug haben ihre Arbeit verloren, weil sie Person jüdischer Herkunft waren. Der Inhaber dieses Reisedokuments ist kein polnischer Staatsbürger. Das steht auf dem Papier. Unseres wurde abgestempelt am 16. November 1968. Wie viel Dollar haben Sie dabei? 21. 7 pro Kopf, ganz genau. Sind das alles Ihre Koffer? Aufmachen. Der Mantel. Das Kind soll ihn ausziehen. Was? Der Mantel. Warten Sie, ich mach das schon. Komm, Aga, ich helf dir. Es wird alles gut. Der Mann will sich deinen Mantel nur mal ansehen. Ich erinnere mich nicht, dass ich zusah, als der Mann meinen Mantel zerriss. Der Kommissar sieht sich auf dem schmalen Weg neben unserem Haus um. Er geht hinter den Backsteinbau, breitet die Arme aus, um festzustellen, wie breit die Lücke dahinter ist. Er dreht sich zum Gelände der Amerikaner, begutachtet den Zaun. Kurz hockt er sich hin und versucht, über den Rand des Baus die Haustür zu sehen. Als er wieder auf den Weg zurückkommt, sieht er entspannt aus. Er bleibt noch vor der Haustür stehen, zündet sich eine Zigarette an, blickt auf den Umriss, der den Fundort der Leiche markiert. Er sieht die Fassade hoch, raucht. Dann geht er den Weg zur Straße hinunter, wo Harry neben der Fahrertür des Wagens wartet. Tja, na, das wär's. Danke. Komm, Teddy, wir gehen hinunter auf die Straße. Du brauchst keine Angst zu haben. Vor der Haustür ist der gelbe Umriss auf dem Pflaster. Ich stehe lange davor und sehe ihn an. Dann lege ich mich hinein. Ich bin tot. Sarahs Mutter näht. Sie näht Stoffbahn an Stoffbahn. Onkel Benno, der Einzige, der uns verabschieden kam, als wir mit dem Schiff von Haifa abfuhren, er wusste es, dass sie nie zusammenpassen. Als mein Vater genug Deutsch konnte, hörte er auf, Taxi zu fahren. Ich muss jetzt die richtigen Leute kennenlernen. Und dann war er wieder Journalist. Die Schiffchen fielen ins Wasser, eines nach dem anderen. Kleine weiße Punkte auf dem blauen Meer. Ich sah von der Reling aus zu. Sie trieben dem Horizont entgegen. Dorthin, wo Onkel Benno mit der Küste und die Küste mit dem Himmel verschwommen war. Mein Vater hörte gar nicht mehr auf, Schiffchen zu falten und ins Wasser zu werfen. Der Wind drehte. Diese hier schwammen nach Polen, zu meiner Oma. Ich hing mit einem Arm an der oberen Querstrebe der Reling, hatte meinen Kopf darunter durchgesteckt und sah in die Wellen, die tief unten weiß aufschäumten, lange Spuren bildeten und dann verschwanden, wie die Schiffchen. Mörder. Hörspiel von Agnieszka Lessmann. Es sprachen Dagmar Manzel sowie Emma Sawatzki, Leona Mähler, Bernhard Schütz, Sigrid Burgholder, Marianne Roger, Jonas Beck, Tom Zahner, Ilse Strambowski, Frank Meyer, Josef Tratnik und Ben Falkenroth. Ton und Technik Eva Pöpplein und Anna Dein. Regieassistenz Rolf Meyer. Musik Gerd Bessler. Regie Christine Nagel. Eine Produktion des Deutschlandfunks in Koproduktion mit dem Südwestrundfunk 2011.